Erster Jahwe, denke daran, was uns passiert ist. Sieh unsere Schande. Zweiter Fremde haben unser Land bekommen. Ausländer wohnen in unseren Häusern. Dritter, wir sind Waisen und haben keinen Vater mehr. Unsere Mütter sind Witwen geworden. Vierter, wir müssen für unser Wasser bezahlen. Wir bekommen unser Holz nur für Geld. Fünfter, unsere Feinde verfolgen uns. Wenn wir müde sind, bekommen wir keine Ruhe. Sechster, wir baten Ägypten und Assur um Hilfe. Wir wollten genug zu essen haben. Siebter, unsere Väter haben Fehler gemacht. Sie leben nicht mehr. Wir müssen für ihre Fehler bezahlen. Achter, Diener regieren uns. Niemand kann uns aus ihrer Macht befreien. Neunter, wir riskieren unser Leben, um Brot zu holen. Wir haben Angst vor dem Schwert und der Krankheit. Zehnter, unsere Haut ist schwarz wie ein Ofen. Das kommt vom großen Hunger. Elfter, sie haben Frauen in Zion missbraucht. Auch junge Frauen in den Städten Judas. Zwölfter, sie haben wichtige Männer gehängt. Sie haben alte Männer nicht respektiert. Dreizehnter, junge Männer mussten Getreide mahlen. Jungen fielen unter der Last von Holz um. Vierzehnter, die alten Männer sind nicht mehr am Tor. Junge Männer spielen keine Musik mehr. Fünfzehnter, unsere Freude ist weg. Wir tanzen nicht mehr, wir klagen. Sechzehnter, wir haben unsere Ehre verloren. Es ist schlimm, dass wir Fehler gemacht haben. Siebzehnter, deswegen ist unser Herz krank. Unsere Augen sehen schlecht. Achtzehnter, der Berg Zion ist zerstört. Füchse laufen dort herum. Neunzehnter, Jahwe, du bist für immer König. Deine Herrschaft bleibt für immer. Zwanzigster, warum willst du uns ganz vergessen? Warum willst du uns für immer verlassen? Einundzwanzigster, Jahwe, bringe uns zu dir zurück, dann kommen wir zurück. Mache unsere Tage wieder gut, wie früher. 22. Oder hast du uns ganz weggeworfen? Bist du sehr wütend auf uns?